несчастье, чего ты хочешь? Исполняет Бенни Белл. Let the nachtig mir allein ruhig in still in mein Heim. My Bible is gegangen zu seiner Movie Show. A picture, was ich hab schon gesehen. Mit ihm kam da Mädel rein. I'm all given a girlfriend of mine. Sie setzt sich auf mein Scheuss, in sie will nicht gehen a Reus. Schlemazel, von der wird kein Gift mehr sein. Was will ich tun, als mein Weiberle kommt tun? In der seht ihr bei mir auf die Scheuss. Was will ich tun, als ihr hebt auf Abrum, gebt mir Klepp und dann warft mich heraus. Wie will ich gehen, mit ihr ausgehackte Zähne, es wird nicht fehlen, kein Zurück mit ihr. I tell you, lady, I'm scared, please go mit dem Kopf in Dreh. Ein schlimm Masel, was willst du von Ich schlimm Masel, was willst du von mir?